Mein lieber Landsmann, seitdem ich außer den Grenzen unseres weiten Reiches bin, ist alles, was auf unser Vaterland Bezug hat, doppelt interessant für mich. In der Fremde vergisst man mehr, dass man ein Rheinländer, ein Sachse, ein Bayer und so weiter ist und fühlt sich dann erst recht, dass man ein Deutscher ist. Eine andere Ursache, warum mir unsere Mutterrede überhaupt immer desto heiliger wird, je weiter ich mich von ihr entferne, ist, dass ich nirgends so viel Gutes sehe oder zu sehen glaube. Bloß diese warme Teilnehmung an allem, was auf unser Vaterland einigen Bezug hat, verleitet mich an einem meiner hiesigen Freunde ein kleines Schelmenstück zu begehen. Es ist ungefähr das Nämliche, welches Lessing durch die Übersetzung des Jahrhunderts von Ludwig XIV. An Voltaire begangen hat. Der Verfasser dieser Briefe ist der Bruder meines Freundes. Dieser gab mir die Briefe einzeln, so wie er sie von der Post empfing, aber bloß zum Lesen. Er wollte sie drucken, aber erst von seinem Bruder, der wirklich in England ist, nach dessen Rückkunft überlesen und nötigenfalls ausbessern lassen. Ich benutze diese Gelegenheit, um dir, lieber Landsmann, oder noch liebere Landsmännin, diese Briefe noch früher in die Hände zu spielen, als sie das französische Publikum zu sehen bekommt, welches allem Anschein nach wenigstens noch ein halbes Jahr darauf warten muss. Wenn du bedenkst, dass ich die einzelnen Originalbriefe nur sehr kurze Zeit in Händen hatte, über Hals und Kopf übersetzen musste und ohne Zweifel mit dem Original noch wichtige Verbesserungen werden vorgenommen werden, so wirst du mir die Nachlässigkeit des Stiles hier und da leicht zugute halten. Und das, was du mit dem Original mit der Zeit nicht übereinstimmend findest, nicht geradezu für Auslassungen oder Unterschiebungen erklären. Ich glaube, getan zu haben, was ich in der Zeit und in den Umständen tun konnte. Es kann sein, dass meine Übersetzung Vorteile über das Original enthält. Denn vielleicht findet der Franzose seine Bemerkungen hier und da zu frei und beschneidet seine Briefe oder die Zensur nimmt vielleicht diese Operation mit denselben vor. Vielleicht werden sie um ein Beträchtliches abgekürzt, weil man viele Sachen für das ganze französische Publikum nicht interessant findet, die es doch für das Deutsche sind. Vielleicht, doch das lässt sich erst bestimmen, wenn das Original erscheint. Eine Menge Komplimente an die Nanette und andere Leute. Nachrichten, die sich bloß auf den Bruder des Verfassers und seinen Zirkel beziehen, Adressen und dergleichen mehr, habe ich weggelassen, weil sie dich nicht interessieren könnten. Ich wollte dir nichts als das reine Zeugnis eines Ausländers über den Zustand unseres Vaterlandes in die Hände liefern. Ohne Zweifel bist du sehr neugierig zu wissen, wer eigentlich der Verfasser sei. Nennen darf ich ihn dir nicht, denn du weißt, dass einige unserer Fürsten ein wenig kitzlig sind und dass sie lange Arme haben. Du erinnerst dich vielleicht eines französischen Marquis, der mit seinem Ränzchen auf dem Rücken ganz Deutschland durchzog und von dem einige Briefe im Deutschen Museum standen. Es ist nichts natürlicher, als dass du auf den Einfall kommst, du habest nun mit einigen Veränderungen die gesamte Sammlung der Briefe dieses Marquis in Händen, die das Deutsche Museum nicht fortsetzen durfte, weil sie irgendwo Bauchgrimmen erregten. Allein du betrügst dich, denn es ist nicht nur erweislich, dass besagte Briefe im Museum unterschoben und nichts weniger als das Werk eines französischen Marquis waren, sondern es findet sich auch zwischen dem Ton, den Absichten und den Datums dieses Marquis und meines Originals ein sehr merklicher Unterschied, der dir selbst auffallen wird, wenn du dir die Mühe nimmst, beide miteinander zu vergleichen. Der Verfasser dieser Briefe ist einer von denen, die man vor einigen Jahren hier Turgotisten nannte. Diese waren Leutchen, die sich mit Staatsreformen abgaben, und einen schrecklichen Lärm von Simplifizierung der Finanzsysteme, Bevölkerung, Ackerbau, Industrie, politischen Tabellen und Berechnungen und kurz von allen Dingen erhoben, die in vielen deutschen Ländern schon seit langer Zeit im Gange sind, aber hier erst unter Turgot Theorie wurden. Diese Herrchen bildeten eine Sekte, welche die Schwärmerei so weit trieb als irgendeine Religionspartei. Sie fielen die ganze französische Regierungsverwaltung mit einer unbeschreiblichen Wut an, und da dieselbe, wie bekannt, so verworren als der gordische Knoten oder irgendein anderer Knäuel ist, so hieben sie, wie ebenso viele Alexanders, mit den Säbeln zu, um hernach aus den Stückchen ein so ordentliches Staatsgewebe zu machen, als des Königs von Preußen seines ist. Saint-Germain, welcher zu gleicher Zeit auch aus der französischen Armee eine preußische machen wollte, stand mit diesen Turgotisten im Bunde und feuerte durch seine Hitze den herrschenden Reformationsgeist noch an. Ein echter Turgotist muss auch ein Enzyklopädist sein. Sie umfassten nicht nur das ganze weite Feld der Staatsverwaltung, sondern zogen auch alles, was nur auf die bürgerliche Industrie Bezug hatte, in ihre Sphäre. Es fehlte wenig, dass sie nicht dem Schuster den Leis zu einem tüchtigen Schuh und dem Schneider das Muster zu einem Kleid comme il faut zugeschnitten hätten. Wenn dir also, lieber Landsmann oder liebe Landsmännin, Stellen aufstoßen und du glaubst, das französische Herrchen stecke seine Nase in Dinge, die es hätte unberührt lassen sollen, oder es hüpfe auf den Zehen über die Oberfläche mancher Dinge hinweg, da wo es festen Fußes hätte setzen sollen, oder es deklamiere à la François, wo es nach deutscher Art Tatsachen hätte anführen sollen, so tust du nicht wohl daran, wenn du dich darüber ärgerst. Lachen musst du und es recht lebhaft fühlen, dass dein Vaterland zu groß und zu erhaben ist, als dass es von einem enzyklopädistischen Turgotisten oder einem Kleinmeister mit einem warmen Kopfe beleidigt werden könnte. Ich bin gar nicht in Abrede, dass der Stellen, wo du in diesem Fall kommen wirst, nicht ziemlich viele seien. Allein, ich müsste mich sehr betrügen, wenn du mir am Ende des Buches nicht selbst gestehst, dass der guten, interessanten und mit dem Stempel der Wahrheit geprägten Stellen nicht noch mehr seien. Der Franzose platzt mit seinen Bemerkungen so gerade heraus und hat meines geringen Erachtens so wenig Parteilichkeit, dass er oft das Sprichwort bestätigt, Kinder und etc. Du wirst ihm auch einen naiven Beobachtungsgeist, eine ziemliche Dosis allgemeine Weltkenntnis, Gutherzigkeit und wo nicht gründliche, doch mannigfaltige und nützliche Kenntnisse nicht ganz absprechen können. Er ist auch keiner von der großen Zahl seiner Landsleute, die sich in der sogenannten großen Welt zu Paris auf dem 6. Stockwerk ihren eigenen Maßstab zur Bestimmung aller Dinge hienieden geschnitzelt haben und von welchen Montaigne in den nämlichen Kapiteln seiner Essays, woraus das Motto des Titelblatts genommen ist, sagt: Unser Blick reicht nicht weiter als bis zur Nasenspitze. Unser Autor scheint wirklich sein Augenmaß durch mannigfaltiges Beobachten, noch ehe er deutschen Grund und Boden betrat, verbessert zu haben. Und gleich in den zwei ersten Briefen sieht man, dass er lange nicht so sehr Franzos ist, als man von ihm und seinesgleichen erwarten sollte. Er darf immer auf den Titel eines Weltbürgers einigen Anspruch machen. Soeben schickt mir sein Bruder einen Brief von ihm aus London, woraus ich dir in Eile folgende Stellen übersetze. Gegen dein Vorhaben, meine Briefe über Deutschland drucken zu lassen, habe ich eben nichts einzuwenden. Nur musst du mich dieselben ausbessern lassen. Denn ich habe hier und da Unrichtigkeiten entdeckt. Und was noch mehr ist, die Wahrheit steht an manchen Orten zu nackt da. und ich muss hier wenigstens um die Scham ein Blatt von gehöriger Breite oder sonst etwas vorhängen. Du wirst auch leicht begreifen, dass es etwas anderes ist für das Publikum, als an seinen Bruder zu schreiben. Und ich hätte wegen verschiedener Nachlässigkeiten mehr die Wut der deutschen Journalisten, die das ausgelassenste und unbändigste Volk von der Welt sind, als die Kritik unserer Landsleute zu befürchten, die doch noch gutes Benehmen haben. Ohne Zweifel werden sie die Briefe bald übersetzen, denn es sind immerfort bei ihnen einige hundert Hände beschäftigt, andere Nationen zu plündern, sodass man glauben sollte, Deutschland lebe bloß vom Raube. Sie sind so unverschämt, dass sie sogar aus ihrer Sprache in die unsrige übersetzen. Und ich kann ihnen gewiss nicht entgehen. So wenig man auch von ihrem Geschrei bei uns hören mag, so gehe ich doch gerne einem groben und besoffenen Mann in der größten Ferne aus dem Wege. Wenn ich auch noch so sicher sein sollte, dass er mir nicht den Hut vom Kopf geschlagen oder mir gar in Angesicht ehrbarer Leute aufs Gesicht speien kann. Dieser ekelhafte Anblick allein ist für mich Beweggrund genug, auf meinen Rückzug bei Zeiten bedacht zu sein. Wie das Männchen nicht um sich haut, wenn jemand aus Rücksicht auf einen anderen einen Fehler an sich verbessert, so ist es gewiss eher Hochachtung und Ehrfurcht als Verachtung und Abscheu. Und wenn die deutschen Journalisten die Wirkung auf Schriftsteller haben, dass diese behutsamer werden, so sind sie immer sehr nützliche Leute. Und wenn auch noch so viele mit groben und schmutzigen Händen unter ihnen sein sollten. Übrigens glaube ich, dass der Verfasser seine Reise durch Deutschland nicht bloß zu seinem Vergnügen und zur Erweiterung seiner eigenen Kenntnisse, sondern auf Anraten irgendeines Hofmannes unternommen hat. Turgot fiel schon auf den Einfall, zum Behufe seiner Projekte und Reformen Leute auf Reisen zu schicken. Und noch jetzt ist es für junge Herren bei dem hiesigen Ministerium eine große Empfehlung, wenn sie über das Justiz-, Finanz-, Industrie- und Militärwesen anderer Länder etwas zu sagen hätten. Ich bin Ihr ergebener K.R.